B. Also, ich bin mir da noch etwas unsicher, denn ich will nämlich dieses Jahr zum ersten Mal. Aber wahrscheinlich werde ich die SPD wählen. Denn mein Vater hat mir immer erklärt, dass es keine Partei gibt, die sich so für die soziale Gerechtigkeit einsetzt wie die Sozialdemokraten.